das Schloss gesehen? Das hohe Schloss am Meer? Golden und rosig wehen die Wolken drüber her. Es möchte sich niederneigen in die spiegelklare Flut. Es möchte streben und steigen in der Abendwolkenglut. Wohl habe ich es gesehen, das hohe Schloss am Meer und den Mond darüber stehen und Nebel weit umher. Der Wind und des Meeres Wallen gaben sie frischen Klang. Vernahmst du aus hohen Hallen Saiten und Festgesang? Die Winde, die Wogen, alle lagen in tiefer Ruh. Einem Klagelied aus der Halle hört ich mit Tränen zu. Sahst du oben gehen dem König und sein Gemahl, der roten Mäntel wehen, der goldenen Kronen strahl? Führten sie nicht mit Wonne eine schöne Jungfrau dar, herrlich wie die Sonne? Strahlend im goldenen Haar? Wohl sah ich die Eltern beide. Ohne der Kronenlicht. In schwarzem Trauerkleide. Die Jungfrau sah ich nicht. Thank you.